Willkommen zum Hörspielabend auf Radio Bremen 2. Heute geht es zum letzten Mal in diesem Monat um deutsch-deutsche Ansichten. Wand, Wende, Wende lautet das Motto für das Dienstagshörspiel im November, unter welchem auch das folgende Hörspiel steht. Es thematisiert die Frage nach der Qualität menschlicher Beziehungen vor und nach dem Mauerfall. Heute Morgen, könnte ich sagen, habe ich geträumt, Fräulein Möwald. Wirklich. Heute Morgen. Hörspiel von Andreas Albrecht. Heute Morgen im Zug, kurz vor Meißen. Fräulein Möwald, sage ich. Ach, was Unsinn. Frau Möwald. Heute Morgen habe ich geträumt, Frau Möwald. Ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht Fräulein Möwald sage, so wie alle zu ihr Fräulein Möwald sagen. Hinter ihrem Rücken, Frau Möwald. Heute Morgen im Zug habe ich geträumt, werde ich sagen, ich war frei, werde ich sagen. Und darauf sie, vielleicht, sie wird sagen... Nein. Hilfe. Ja, wird sie sagen, ja. Nicht schon wieder einen Traum erzählen, Herr Fahrtmann. Nein, nicht? Oder kurz? Ja, gut. Na, wirklich kurz, Herr Fahrtmann, bitte. Gut, kurz werde ich sagen, aber es kam was mit Dresden in dem Traum vor. Also nicht direkt, meine ich. Nicht, dass ich in dem Traum tatsächlich in Dresden gewesen wäre. Nur den Rauch hatte ich gesehen. Schmaler, schlanker Rauch. Dort, wo Dresden war, wie ich in dem Traum wusste. Seltsam, ich war gar nicht eingesperrt gewesen. Ich stand da in Leipzig auf der Straße. Ich war einfach gegangen, als die Flugzeuge kamen. Ich blickte hinüber zum Gefängnis und wusste, dass die Bombenflugzeuge über die Stadt nach Dresden geflogen waren. Herr Fahrtmann. Wird sie sagen. Bitte. Oder auch... Sei doch schon still. So von oben herab wie zu einem Kind. Nachsichtig. Freundlich. Ein bisschen geplagt, als müsste sie das schwatzende Kind zum Schweigen bringen. Gar nicht richtig empört. Ne? Nur um mal wieder, nun sei doch endlich still, bitte, zu sagen. Nun sei doch endlich still, bitte. Heute Morgen, Herr Schön, entschuldige. Ja, so vielleicht. Gleich früh rufe ich an, heute Morgen werde ich sagen, in Meißen bin ich von einem Traum aufgewacht, im Zug, kurz vor Meißen, entschuldige, dass ich so zeitig anrufe. Vielleicht so. Fahrtmann? Sie? Ja, von wo rufen Sie an? Immer will sie zuerst wissen, woher ich anrufe. Aus Leipzig rufe ich an. Ich sage, dass ich heute Abend in Dresden sein werde. Möwald? Dienstlich, versteht sich. Zufällig irgendwie. Unvorhergesehenermaßen. Ja, werde ich sagen. Ich bin heute zufällig abends in Dresden, Frau Möwald. Und Sie? Schön. Einverstanden, Herr Fahrtmann. Ich bin zu Hause. Ich freue mich. Wenn Sie Lust haben, kommen Sie doch vorbei. Und heute Morgen rufe ich Sie an. Ja, weil sie aus dem Haus gegangen ist. Ja, gleich in Meißen beim Umsteigen suche ich ein Telefon. Hallo? Werde ich sagen... Heute bin ich von einem Traum aufgewacht und den Traum werde ich jetzt erzählen, Frau Möwald. Ausnahmsweise, unbedingt. Nur diesen Traum. Und dann nie wieder einen. Also wirklich nur diesen. Bitte. Immerhin kommt Dresden in dem Traum vor. Ja, ganz am Rand. Ja, zugegeben, am linken. In dem Bild links von mir. Wo ich im Traum war. Und wo ich wusste, dass dort Dresden lag. Ja. Wo der Rauch herkam, der nach Leipzig hinüberzog. Ja, wie aus einem Fabrikschornstein. Also Dresden hatten Sie bombardiert? Oder kein Wort davon, etwa, dass ich den Angriff erwartet hatte. Ersehnt geradezu. Ich saß im Gefängnis. Ich hörte das Dröhnen der Maschinen am Himmel. Ich saß in der Zelle. Ich musste weg. Beim Angriff würde ich entkommen. Mir blieb nicht mehr viel Zeit. Überall auf dem Boden meiner Zelle lag Zeitungspapier und Zigaretten, gleich würden es die Aufseher entdecken, sinnlos jetzt nur alles verstecken zu wollen. Ich schaute mich um. Schränke standen da mit Schubkästen und die Fenster waren vergittert, versteht sich. Und es gab auch Wände, Kerkerwände. Aber ich war überhaupt nicht eingesperrt. Ja, ich hatte es bis jetzt bloß nicht bemerkt. Ich war überhaupt nicht eingesperrt. Das ist seltsam. Hallo? Nichts hielt mich. Ich lief und lief über die Gleise und an den Schuppen entlang bis zur Mauer an der Straße. Ich sprang hinüber, mitten unter die hin und her eilenden Passanten. Ich blickte mich um und da endlich entdeckte ich ganz hinten am Ende der Straße die Rauchfahne, die zum Himmel stieg. Dort lag Dresden. Herr Fartmann, bitte. Sie kann Träume nicht ausstehen. Überhaupt nichts Geträumtes und Geschäumtes. Sie erträgt's nicht. Nun ist's aber gut. Gerede über Sachen, die nicht zu fassen gehen. Herr Fartmann, auch Sie halten doch bloß die eigenen Träume für wichtig. Geben Sie es doch zu. Na schön, ich hab gesessen. Im Traum, Frau Möwald. Ich habe im Gefängnis gesessen und auf die Flugzeuge gewartet. Ich dachte, ich entkomme beim Angriff. Sobald es brennt im Gefängnis, wenn alles drunter und drüber geht und zusammenkracht. Ist doch komisch, nicht? Ich bin niemals im Gefängnis gewesen. Nicht wirklich, jedenfalls. Und tatsächlich, unbehindert, gelangte ich zur Mauer. Ich kletterte hinüber und dann sah ich auch schon den Tiefflieger auf mich zukommen. Haarscharf über die Dächer und Bäume hinweg. Ratatatatatatatatata. Direkt vor mir und riesig groß der Mann in der Kanzel, wie er auf mich zielt und feuert. Soeben hatte ich noch auf den Krieg gehofft zu meiner Befreiung und nun musste ich schon zusehen, dass ich ihn überlebte. Schnell sprang ich über die Mauer zurück. Es war kein Albtraum. Ich musste nur ab sofort meine Augen überall haben, liebe Frau Möwald. Aber nur wirklich kein Wort mehr davon. Oder doch, nur nichts von dem bombardierten Dresden, das brennt. Heute Morgen habe ich geträumt, Frau Möwald, kurz vor Meißen. Was machen Sie denn in Meißen? Ja, Dienstreise. Immer Dienstreise. Ja, seit der ersten Dienstreise vor 15 Jahren. Ja, Kollege Fartmann, der lieber als andere Kollegen auf Dienstreise geht. Ja, Fartmann fährt gern zum Institut, 10 Schaltkreise abholen. Ja, und auch Berechnungen prüfen. Und dann vielleicht noch Abendbrot essen zusammen. Aber warum um Gottes Willen Meißen? Ja, Dienstreise. Ich muss doch in Meißen umsteigen, Frau Möwald. Aber ich gebe es einfach zu, nichts mit Dienstreise heute, heute Morgen. Heute mache ich einen Traum wahr. Heute rufe ich gleich früh an vom Bahnhof in Meißen. Ist doch egal, schon gut. Ja, ich bin tatsächlich hier auf dem Bahnhof in Meißen. Soll ich vielleicht sagen, was ich sehe? Na klar, nein, stocknüchtern. Ich bin nicht besoffen, also im Gegenteil. Ich bin so nüchtern und klar wie bei mir irgend möglich. Ich mach das ganz ohne Schnaps im Kopf, dass ich hier stehe und telefoniere und rede und rede. Also völlig, völlig normal. Das ist kein Witz. Heute Morgen habe ich geträumt, dass ich einfach losgelaufen Alles war. Alles vorbei, Sari. Das alte Leben gibt's nicht mehr, aus und vorbei. Ab sofort sind wir Deutschland, auch wir, dazugekommen. Ja. Ich hab's kapiert, alles wird anders. Ja, nur das nicht, dass ich gern bei Ihnen vorbeikomme. Bei dir, möchte ich sagen. Ja, entlassen, seit März. Schon bevor hier nach und nach alles zusammengekracht ist, zerfallen, verkauft, Arbeitslos, untergegangen. Ja. Ja, ich habe Zeit. Heute mache ich, was ich schon immer machen wollte, eine Eisenbahnfahrt an der Mulde entlang, ja, über Meißen nach Dresden. Die Traumreise auf der Nebenstrecke. Und kein Wort davon, dass ich heute mit der Tür ins Haus falle. Ist heute Morgen? Na, ein bisschen später vielleicht. Aber noch nicht von Meißen aus. Na, vielleicht, wenn ich Sie im Institut erreiche, telefonisch, dann sage ich's. Aber heute Morgen noch. Wenn ich in Pieschen angekommen bin, ja, oder Pieschen. Also ich weiß jedes Mal nicht, wie man das ausspricht. Das klingt so oder so aufregend, Pieschen. Ja, unanständig ein bisschen. Wirklich umwerfender Grund für eine Reise nach Dresden. Nach Pieschen. Oder Pieschen. Pieschen, Pieschen, Pieschen. Einfach zum Lachen. Also, das zu erklären. Hallo. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe es mir so ausgedacht, nur so. Ich gebe es gleich zu. Dass ich einen Traum wahrmache, keinen Menschheitstraum, versteht sich. Heute fahre ich mit dem Personenzug an der Mulde entlang, Die Strecke nach Dresden. Auf der Nebenbahn, wie man es nennen könnte. Eine an Schienen gebundene Abwegigkeit. Ist das nicht hübsch ausgedrückt? Heute mache ich es wahr. Ich muss nur ein Telefon finden, das funktioniert. In Pieschen oder Pieschen, ist ja auch egal. Und dann im Institut anrufen. Kein Problem mehr eigentlich, eine Telefonzelle zu finden in Meißen am Bahnhof. Nur schnell zwischen zwei Zügen ausrichten, dass ich in Dresden sein werde und dass ich gern vorbeikomme. Ungefähr so, nichts weiter. Sagen, was ich mir wünsche und nicht erst seit heute. Es aussprechen. Heute Morgen. Heute Morgen fahre ich an der Mulde entlang nach Dresden und ich steige in Pieschen oder meinetwegen auch Pieschen aus. Gleich heute Morgen rufe ich an. Ich muss gar nicht nach einem Telefon suchen. Überall werden jetzt Telefonzellen aufgestellt, Telefone, die funktionieren. Seit wir zu Deutschland gehören. Irgendwo werde ich bei einem Telefon vorbeikommen, auf dem Weg dann vom Bahnhof in Pieschen oder Pieschen die Straße hinunter, bis zur Fähre, die hoffentlich noch fährt. Einfach dem Gefälle folgen. Die Treppen an der Bahnstation hinunter und weiter bis an den Fluss und da entlang bis zur Anlegestelle der Fähre. Möglicherweise gibt es sogar drüben Telefon, aber wahrscheinlich ja hier auf dem Weg dahin. Ich muss wirklich nicht suchen. Beim nächstbesten Apparat halte ich an, gleich heute Morgen. Heute mache ich, was ich schon immer machen wollte. Ich habe Zeit. Ich bin frei. Heute Morgen habe ich geträumt, Frau Möwald, vom Gefängnis habe ich geträumt, dass ich nicht eingesperrt war, eigentlich nicht eingekerkert. Mein Gott, Fartmann, sind Sie hartnäckig? Ja, ja, bitte nicht schon wieder einen Traum. Und schon gar keinen, in den zum Schluss Dresden brennt. Ja, ja. Bitte, Herr Fartmann. Oder gar nicht erst anrufen, sondern gleich gegen Abend unten an der Tür stehen und auf die Frage in den Lautsprecher sagen, dass ich Werner Fartmann bin und zufällig in Dresden heute und dass ich sehr gern zu einem Besuch hinaufkomme, wie so oft, irgendetwas bereden über die Arbeit im Betrieb oder ob es den Betrieb überhaupt noch gibt. Derlei. Während wir in der viel zu engen Küche Abendbrot bereiten und dabei immer mal wieder aneinander geraten. Niemand bemerkt es so richtig, keiner nutzt es aus, dieses Aneinanderrühren in der Enge. Ja, und später, wir haben es geübt, sitzen wir uns in Sesseln gegenüber, eine schier unüberwindliche Gasse dazwischen. Ja, aber nicht heute. Heute rufe ich im Institut an. Hallo? Ja, Kollege Fartmann, ja, heute Morgen. Ja, oder nichts sagen. Nur guten Tag, alles ist zusammengebrochen. Das Gewohnte, Gewöhnliche. Einmal im Leben sie berühren. Fartmann, ja, Kollege Fartmann lässt es ausrichten, dass er gegen 6:30 noch einmal anruft. Frau Möwald. Würden Sie mit mir einfach so neben mich, ich bei Ihnen, liegen? Ja, und nichts weiter? Nur liegen in Ihrem Bett. Einmal sie berühren. Ja, so wie ich es mir vorgestellt habe, dass ich es wahr mache. Heute Morgen. Ja, aber das alles sage ich dann selbstverständlich nicht. Nicht gleich. Sondern, dass ich dienstlich in Dresden bin, kurzfristig geschickt? Nein, Sie müssen Kollegin Möwald nicht aus der Beratung holen. Nichts Besonderes. Oder vielleicht doch. Richten Sie ja aus, dass Kollege Fartmann noch einmal gegen 18 Uhr anruft. Unbedingt. Dringend. Ich bin in Dresden während der nächsten Tage. Fartmann, Kollege Fartmann, ja, Sie kennt mich. Wir müssen uns sprechen, ja, äußerst wichtig. Richten Sie es hier aus, haben Sie gehört? Unbedingt. Legen Sie hier nicht nur einen Zettel ins Fach. Was? Kollegin Möwald ist nicht in der Beratung. Ja, also sagen Sie ihr, dass ich angerufen habe. Fartmann, ja, Werner Fartmann. Dann wird sie mich gleich nach dem Wichtigen fragen. Wenn ich an der Tür klingle. Was gibt's, Fartmann? Hallo? Ich habe schon versucht, Sie in Ihrem Betrieb zu erreichen. Was ist denn so eilig? Hallo? Ich bin's. Ich möchte Sie besuchen. Deswegen komme ich. Dass die Sprechanlage mal wieder zu laut eingestellt ist und dass man alles bis auf die andere Straßenseite hören kann. Wie damals, als vier junge Männer vor der Tür im Auto saßen, Tag und Nacht, das Teleobjektiv absichtlich weit aus dem Fenster gesteckt. Gelenkige Kader, das sage ich nicht. Nur kein Gerede heute. Wie wir die Hosen voll hatten damals, Fahrtmännchen. Und wie tapfer wir trotzdem den Männern zulachten, bitte recht freundlich. Auf gar keinen Fall unter den Blicken dieser Kerle wieder umkehren und von einer Telefonzelle aus anrufen. Und auch das Telefon wurde ja ganz bestimmt abgehört. Hallo, Genossen, riefen wir leise, als man uns fotografierte. Kein Wort davon. Hallo, Genossen, rief ich leise mit Todesverachtung. Eine winzige, alberne Geste. Sie konnten mich von dort drüben nicht einmal ganz genau sehen, geschweige, dass sie verstanden, was ich redete. Bloß der Lautsprecher tönte hinüber, unüberhörbar. So als wären alle Reden hier für jeden bestimmt. Niemals hat irgendeiner die Lautstärke korrigiert, obwohl die Hausbewohner sich bei jeder Versammlung unbedingt auch darüber beschwerten. Hättest du wenigstens dieses Mal vorher angerufen. Ach Blödsinn. Komm schon rauf. Und wenn sie Lust haben, dann fahren wir abends mit dem Auto ein Stück vor die Stadt und laufen an der Elbe entlang. Ja, und das sage ich dann auch nicht, dass wir noch jedes Mal, wenn wir Lust hatten, mit dem Auto hinausgefahren waren, um zu Fuß weiterzugehen. Auf einem möglichst schmalen Weg, auf einem beinahe schon üblen Pfad, wo Berührungen sich nicht vermeiden ließen, besonders bei Nacht. Reden im Dunkeln, als würde man miteinander telefonieren. Kein Bild. Nur die Strahlung an der Haut, die sich entfernt, nähert. Lachhaft. Ein nicht mehr junger Mann, der einer älteren Frau erklärt, was ihm seit dem Morgen klar ist, dass er sie heute berührt, weil alles zusammengebrochen ist. Ja, vermutlich wussten die vier Männer in dem Auto auch das, dass ich der Kollege Fahrtmann war, der mehrmals im Jahr zum Institut kam und, wenn es sich ergab, bei der Genossin Möwald übernachtete. Spätestens wussten sie es, seit die Genossin Möwald ihrem am meisten führenden Genossen, wie sie ihn nannte, geschrieben hatte, dass das Spiel aus ist, ihrer Ansicht nach, und sie gleich noch ihr Parteibuch zurückgab und bedauerte, es nicht schon vor 20 Jahren zurückgegeben zu haben, als ihre führenden Genossen Panzer, Soldaten und Flugzeuge über die Grenze nach Prag schickten. Die machen hier ihr Affentänzchen. Kommen Sie in 4 Wochen wieder. Meinetwegen, wenn der Zirkus vorbei ist. Dass ich nicht mehr herkommen soll, weil sie sich lächerlich gemacht hatte mit ihrem Staat und mit den Genossen, die ihn betrieben. Komm nicht mehr her. Nein, sie schämte sich. Ne? Als wäre sie sogar noch für das Wetter verantwortlich, hierzulande. Ich ging. Nichts. Keine Umarmung, wie beim letzten Mal, als sie, ich weiß nicht warum, mich an sich zog, vor Überraschung vielleicht. Sonst alles wie gehabt, nichts Ungewöhnliches. Sie erklärte nichts, ich wollte nicht fragen. Hallo? Ja? Ich werde das schaffen, bis 6:30. Ich bin pünktlich da um 6:30 und ja, ich bitte um Entschuldigung wegen der Störung. Was? Doch, ja, ich bin hier, Ostragehege. Ostragehege? Pieschen, am anderen Ufer. Ach, da waren wir doch mal. Ja. Nein, ja. Mit dem Wagen. Ja, mit dem Wagen. Immer waren wir dann mit dem Wagen irgendwo gewesen. Aber das sage ich dann nicht. Ne? Ja, wir sind da mal gewesen, aber nicht bei der Fähre. Fähre? Schon gut, alles lächerlich. Ich weiß, ich schinde Zeit. Umständlich fahre ich über Grimma und Döbeln nach Dresden. Ich rede und rede. Ja, statt vom Dringlichen, vom Ausflug an der Mulde entlang. Leisnig, Rossbein, Nossen. Aber auch Tandorf, Klosterbusch. Ja, was weiß ich. Ja. Tatsächlich, ich wollte immer mal zum großen Ostragehege. In Pieschen. Pieschen. Aussteigen und dann. Ja, und dann zur Fähre. Ja, falls es die Fähre dort noch gibt, wie im Stadtplan eingezeichnet. Jedes Mal habe ich gedacht, gehst du eben zum Ostragehege, wenn du sie nicht antriffst oder falls du ungelegen kommst. Also dann zur Fähre? Also in die Richtung, wo es mindestens vor ein paar Jahren noch eine Fähre gegeben haben muss. Übersetzen und nachsehen, ob das da drüben der Schlachthof ist. Der Schlachthof? Der Schlachthof, in dem Billy Pilgrim gefangen war. Pilgrim? Nein, nicht so wichtig. Nur eine Geschichte, kein Traum. Nein, es ist nichts, wirklich nicht. Nichts Besonderes jedenfalls. Oder doch? Ich erkläre es Ihnen gleich. Muss mich noch daran gewöhnen, dass ab sofort alles anders ist. Ja, viel leerer Raum neuerdings. Ich darin schwebend, was auch Angst macht, ehe man sich daran gewöhnt. Alles konkret ja, jetzt. Direkt was einschüchtert, ohne Arbeit sein. Und vielleicht nie wieder Arbeit kriegen. Nicht gefragt sein, ohne Anschluss. Ja. Ohne etwas so Zwingendes wie vier junge Männer, die sich Tag und Nacht in einem Auto vorm Haus herumdrücken. Aus und vorbei, keine Angst. Nur ein wenig Nähe wäre jetzt schön. Ja, ein bisschen Anlehnung. 2-3 Stunden lang. Ja, oder über Nacht. Ist doch bei Pieschen Ostra geht. Ja, Pieschen. Pieschen, ich merke es mir. Alles vermutlich Schlachthof da drüben, steht jedenfalls so im Stadtplan. Ostra-Gehege. Tatsächlich. Schlachthofring, tatsächlich. Das muss da sein, wo Billy Pilgrim überlebt hat, in einem Kühlhaus zwischen Schweinehälften. Ja, Sie haben es mir erzählt. Ich habe es gelesen, Schlachthof 5. Das ist alles nicht so genau in dem Buch. Sie haben mir erzählt, wie normal es ist. Ich muss trotzdem hin, deswegen. Heute Morgen dort bei der Fähre zu stehen. Morgens 8:45. An einem Werktag. Ein leerlaufender Elektronikingenieur, der sich einen Traum erfüllt. Es gibt ohnehin zu viele, die arbeiten. Auf der anderen Seite vom Fluss nachsehen, ob es der Ort ist, wo Billy Pilgrim im Schlachthof den Untergang der Stadt überlebt hat. Jeder sieht jetzt selbst zu, wie er zu seinem Geld kommt. Das untersuchen, ermitteln. Die Gegend am Hafen, der Weg weiter, die Weißeritz entlang, von der Mündung bis zur Quelle. Wer Lust hat, darf sich herumtragen. An den Hinterseiten von Wohnbauten vorbei und über Fabrikhöfe. Es regnet, nieselt. Wolken, tief am Himmel. Ich weiß, warum ich hier bin. Weil ich immer mal wieder die Strecke über Meißen nach Dresden fahren will, wirklich. Und weil ich heute alles auf eine Karte setze. Ich weiß, seit ich anrufen will, wochenlang schon, monatelang, nur mal so anrufen und das sagen. Und sagen, wie lachhaft diese fortwährende Vorsicht und Rücksicht gewesen ist, nachts wie tot dazuliegen, krank beinahe vor Überanstrengung, ihrem Atem zu lauschen, ihren Schritten in der Wohnung vorbei, am Bett. Einfach ihre Stimme im Telefon hören. Nichts weiter. Nur nicht allein sein. Weil ich bin überhaupt nicht alleine, nicht mal richtig einsam. Ich werde trotzdem anrufen. Schon, weil ich Ihnen sagen möchte, dass alles hin ist. Ne? Das Land gibt's nicht mehr. Nichts bleibt, wie es war, auch sonst nichts. Und jetzt noch viel weniger. Jetzt will ich die Reise machen an der Mulde entlang, sehen, warum diese Strecke so selten befahren wird. Hallo? Ja, 2 Eilzüge pro Tag und die auch nicht bis Dresden direkt, sondern nur bis Meißen, wo man in die S-Bahn steigen muss. Aber ich habe Zeit, ja. Ein Kurzarbeiter ohne Arbeit. Hin und wieder ein bisschen aufräumen, fegen. Nein, noch nicht entlassen. Vielleicht stabilisiert sich ja alles mal in der nächsten Zeit. Hallo? Hallo? Ich sitze in der Wohnung, schlafe bis Mittag, dämmere, döse, dämmere. Mir was ausdenken, Geschichten. Ich muss nicht Angst haben, ich krieg Geld zum Leben. 1000 Mark jeden Monat, vorläufig. Ja, und irgendwann wird's auch wieder Arbeit geben. Jetzt habe ich Zeit, zu viel vielleicht. Ich kann endlich an der Mulde entlang nach Dresden fahren mit dem Personenzug, den Rauswurf riskieren, falls ich mich verkalkuliert habe, überschätzt, ganz und gar nicht richtig eingeordnet. Heute Morgen habe ich geträumt von meiner Befreiung. Es gab kein Zurück. Ich musste weg, Christa. Mein Zustand in diesem Gefängnis war nicht länger zu halten. Bei nächster Gelegenheit wäre ich aufgeflogen. Zeitungen und Zigarettenkippen überall. Ich weiß überhaupt nicht, warum wir uns bis heute nicht berührten. Nur umarmt. Dieses eine Mal. Aber daraus war ja nichts gefolgt. Vielleicht bin ich auch gar kein richtiger Mann. Nicht der Richtige. Nicht mal die Welt wollte ich verändern, nichts, für nichts verantwortlich sein. Ja, und heute fahre ich zum Schlachthof, ja, mit der Fähre, die es tatsächlich dort gibt, über die... Hallo? Hallo, ich bin's. Ich bin mal wieder in der Gegend. Ich würde gern vorbeikommen, falls es Ihnen passt. 6:30? Ich will noch zum Schlachthof hinüber. Die Überfahrt kostet ja beinahe nichts. Der Mann gibt mir auf mein Markstück heraus. Ich blicke nach drüben. Nichts. Nichts Außerordentliches zu sehen. Nichts Aufregendes. Schon gar nichts Aufschlussreiches. Habe es erwartet. Ich bin nicht enttäuscht. Ich erwarte überhaupt wenig. Im äußersten Fall erwarte ich was von mir, aber auch da nichts Bestimmtes, Spezielles. Schon gar nichts Großartiges. Ich lebe behutsam drauf los, sage ich immer. Hallo? Man, so hat das immer funktioniert, das ganze Land. Risikoarm. Es hat sich in Luft aufgelöst. Ne? Da stehe ich da mit meinem schönen Giraffenhals. Ein absurd spezialisiertes Tier. Seit es gilt, das Grünzeug von unten vom Boden aufzunehmen, nirgends ein Baum mehr, weit und breit für meinen Hals, der zu nichts mehr taugt. Nicht mal mehr zum Auslugen. Ich fall bloß noch auf damit. Ein komisches Geschöpf. Ja, ich steige aus. Am anderen Ufer. Ein Trampelpfad mit Beleuchtung führt hinauf durch die Wiese, oben die Straße. Ich gehe an der Mauer des Schlachthofs entlang. Tatsächlich, ein Schlachthof. Vor mir ein Tor, weit offen, kein Pförtner. Eine Lokomotive im Hof fährt an, pfeift, rollt, dann zurück, hört nicht auf mit Rangieren. Fast still. Beinahe verlassen, alles aber intakt. Die Mauer. Und dann riecht es auch nach Schlachthof. Aas, Blut, gekochtes Fleisch, völlig normal. Höchstens ein bisschen zu still. Also nichts Besonderes, nur eben, dass ein Amerikaner, Billy Pilgrim, hier überlebt hat, während man in Dresden starb. Eine dieser tralfamadorianischen Geschichten in ihrer ein wenig telegraphisch-schizophrenen Art. So geht das. Schlachthofring heißt die Straße, tatsächlich. Kleingarten am Ende der Straße. Aber auch darum geht es nicht. Um die Wahrheit geht es, dass nun vorbei ist, was einmal so schön ausgedacht war, dass alles noch wird, sich ergibt. Irgendwann. Leute stehen bei den Beten, man weiß, wer gegen 9 hier zu erwarten ist, in der eisigen Luft. Wolken wie Nordlichter. Was man so sehen kann, was Dresden auch ist. Wiesen, Hafen, Gemüseanbauflächen, eine Brücke über die Flutrinne. Und wieder an die Elbe zurück und am Ufer entlang bis zur gemauerten und betonierten Mündung des Flüsschens. Weißeritz, nehme ich an, Staustufen dort oder wie man das nennt. Ja, auch das nicht aufregend und nicht umwerfend, nicht mal abenteuerlich gelegen, werde ich sagen. Verrückter jedenfalls dieser Kühlturm in der Freiberger Straße, unmittelbar hinter der Mauer, an der Straße und neben Wohnhäusern, nicht zu beschreiben. Man muss es gesehen haben, das Kopfsteinpflaster der Freiberger Straße im Sprühnebel nass glänzend, werde ich sagen. Die Eisenbahnbrücke dort, der Gehsteig darunter, hoch über der tief eingesenkten Fahrbahn, gleich unter den Stahlträgern und so fort, das vollgepisste Haltestellenhäuschen. Ich will niemanden damit langweilen. Ich muss lediglich heute noch weiter bis zur Moschee, beim Bahnhof Dresden-Mitte, unmittelbar am Bahndamm. Einmal dieses Ding von nahem sehen. Vielleicht Zigarettenfabrik oder auch Tabaklager. Ja, bis dort möchte ich kommen, ehe ich abdrehe, liebe Christa, werde ich sagen. Einmal im Leben, so ungefähr, Christa, sage ich. Seit heute Morgen weiß ich, dass sich unser Leben dem Tod zuneigt, übertrieben gesprochen, und dass es kein zweites Leben gibt. Und es wäre ja nun wirklich lächerlich, würde ich deswegen nicht umgehend in Panik geraten. Alles um mich her stirbt und ist schon tot. Aus. Vorbei. Die Sicherheiten, die wir uns eingebildet hatten, es gibt sie nicht mehr. Hat sie nie gegeben. Einmal, nur ein einziges Mal möchte ich bei dir liegen, nicht lächerlich sein. Deswegen bin ich gekommen. Und auch, weil ich tatsächlich schon ein Leben lang eines Morgens an der Station Pieschen aussteigen möchte und die Fähre dann über den Fluss. Ja, und so weiter. Dieser Rest. Und im Übrigen muss das Leben neu verabredet und vereinbart werden. Hm. abgesprochen. Was noch gilt und was nicht. Also ich weiß es nicht. Deswegen rufe ich an. Wirklich. Nichts Besonderes. Diese Übernachtung anschließend, bei denen ich kein Auge zukriegte. Sie würde sich zu mir legen, hoffte ich. Verbissen. Im Dunkeln erzählte ich manchmal irgendwas. Ein Mann, eine Frau, beinahe im selben Raum, die Türen geöffnet, angelehnt, das Erörtern von Messwegen, über die man sich dann ein bisschen zu liebevoll und ein bisschen zu umständlich stritt. Ein Verfahren zum Bonden musste ausgedacht werden. Die haarfeinen Drähte aus Gold ließen sich selbstverständlich nicht löten, sondern zerschmolzen. Wir versuchten es im Labor mit Leitsilber. Wir saßen im Elbbogen unterhalb des Schlachthofs und beredeten die günstigste Methode für die Serienfertigung. Wir schauten auf, wenn Schiffe an Pieschen vorbeifuhren. Ja, da sind wir schon gewesen. Doch, Schlachthof. Einmal sind wir fast stecken geblieben auf dem fürchterlichen Weg nach unten und dann über die Wiese, ehe wir auf der anderen Seite wieder zu einer asphaltierten Straße kamen. Ich erinnere mich. Die Geschichte von dem Soldaten da, wie hieß er gleich? Pilgrim, glaube ich. Billy Pilgrim. Lange her. Was soll man sagen? Alles lange her. Fast schon peinlich, dieser Kleister, diese Geschichten von damals, als wir noch jung waren. Als ich noch jung war. Das interessiert nun keinen mehr, Herr Fahrtmann, wie wir loszogen, den Imperialismus zu besiegen. Den der anderen, versteht sich. Nun lassen wir das. Komm. Ich fand's nicht mal komisch, dass sie in der Partei war. In dieser Partei? Es gab ja nur eine. Nicht mal richtig blöd war's. Wirklich nicht. Kann ja sein, dass Kommunismus nach der Pleite wieder mal gefragt ist. Wir fuhren in die Stadt zurück, im Autoradio ein Schlager. Ich seh's jedem Mann an den Augen an, was er denkt, was er fühlt, was er möchte. Ja. Wir hörten überhaupt nicht hin, wir umrundeten die Löcher an der Straße. Sie hielt an, bevor wir auf die Hauptstraße einbogen, verschwand, wie sie sagte, im Gebüsch. Ich blieb im Auto sitzen, nicht einmal den Kopf habe ich gedreht. Was weiß ich, höchstens ein paar flüchtige Eindrücke ganz am Rand, wo man schon nichts mehr sieht, nur was Weißes, Helles. Und das Lied im Radio, das ich nicht abstellen konnte. Irgendwo war die Taste. Ostra-Gehege. Ihre Hand dann nicht weit beim Schalten von meiner Hand. Ich hätte es berühren können, sie. Fotze, aber das hieß nicht so. Was mir hätte Spaß machen können, sagen konnte ich höchstens, was ich immer zu sagen weiß, dass ich gern unter einer Decke liegen möchte, einfach so nebeneinander, Haut an Haut, ungestört in der Wärme, bewusstlos fast. Alles, weiß ich, es ist zusammengebrochen. Ich werde es ihr sagen. Alles ist zusammengebrochen. Unser Leben vergeht, geht zu Ende. Nur dieser dreimal verfluchte Monolog geht weiter und weiter. Einfach idiotisch, dieses einförmige, unheimliche Gerede. Nie fällt mir was Witziges ein, höchstens beim Konstruieren. Tut mir leid, liebe Frau Möwald, Christa. Werner Fahrtmann? Ich bin's, Fahrtmann. Schön, dass du vorbeikommst. Du musst gegen die Tür drücken. Das Schloss ist jedes kaputt. Jedes Mal sagt sie es, obwohl das Schloss noch nie in Ordnung war. Alles klar? Was soll ich noch sagen? Wie geht's? Haben Sie Arbeit? Schon 15 Jahre lang nicht. Es war immerhin vorauszusehen. Die Tür lässt sich aufdrücken, einfach mit der Schulter dagegen lehnen. Radios, Fernseher, das machen die Koreaner billiger. Mit Gefühl. Und nicht schlechter. Ja, was soll ich sagen? Wird sich ja wieder was für Sie finden. Hallo? Ja, was soll ich sagen, wenn ich oben angekommen bin? Da bin ich? Haha. Ganz egal, nur nicht so weitermachen, wie wir seit 15 Jahren weitermachen. Uns in den Sesseln gegenüber sitzen und reden und reden. Nein, nicht bloß reden und reden. Heute Morgen erst gar nicht anfangen damit, obwohl es Angst macht, das Neue. Nur nicht allein sein müssen in dieser Nacht. Nur ein klein wenig aneinandergrenzen, werde ich sagen. Gleich. Es lässt sich alles abstimmen, aussprechen. So einfach ist die Welt, wenn man sie sich passend macht. Warum nicht gleich anfangen damit, werde ich sagen. Das alte Leben ist ohnehin vorbei. Beinahe schon vergessen. Das Vertraute, Sichere, der Trott. Lieber nicht festgelegt sein, wenn alles sich bewegt. Auf die Träume pfeifen, auch wenn man sie ein Leben lang geträumt hat. Einfach die Tür aufmachen, vorsichtig mit der Schulter aufdrücken, nachsehen, ob der Briefkasten geleert ist. Oder wenn die Zeitungen schon heraushängen, dann zurück zum Bahnhof und bis zum Morgen auf den ersten Zug warten. Hallo, hallo, Frau Möwald, ich glaube fast, es gibt sie gar nicht, werde ich sagen, in das Freizeichen hinein. Ich habe sie mir erfunden, liebe Frau Möwald, mir nach und nach eingeredet. Jedes Mal ein bisschen mehr, wenn ich mal wieder in Dresden war. Irgend sowas zurechtgeredetes. Über Frau Christa Möwald aus Dresden, die mit Herrn Werner Fahrtmann, früher Leipzig, jetzt angeblich Berlin, zum großen Ostra-Gehege gefahren ist und die bei der letzten günstigen Gelegenheit dort, um zu verschwinden, aus dem Wagen stieg, während Herr Fahrtmann wie verwunschen im Auto blieb, stocksteif. Fast hätte er noch die Tür zugemacht. Na, wem erzähle ich das? Herr Werner Fahrtmann beachtete ganz einfach nicht, was ihn doch so lebhaft interessierte, so über alles in der Welt. Fahrtmann macht einfach zu viele Worte. Möglichst schöne, zu ihm passende. Sätze, die ihm ähnlich sind. Ich meine, ich, der Herr Fahrtmann, es gibt's überhaupt nicht, liebe Frau Möwald. Du, möchte ich sagen. Ich habe Zeit, ich kann die ganze Nacht auf dem Bahnhof sitzen, warten, es morgen noch einmal versuchen. Ich bin frei, ich kann tun, was ich möchte. Nur beim Arbeitsamt muss ich mich melden, ab und an. Ich meine, so genau weiß ich es gar nicht. Ich kann bei Ihnen bleiben, bei Ihnen, liebe Frau Möwald, Christa. Ich will Ihnen nicht Angst machen. Ich komme mit mir selber aus, keine Sorge. Ich meine, vielleicht war alles auch ein Spiel. Dass ich jedes Mal, wenn du im Sessel halb lagst, die Beine einfach nur entspannt auf dem Rand des Sessels gegenüber den hellen Steg deines Höschens sehen konnte. Bloß Getue. Und später, wenn das Heimfahren endgültig nicht mehr lohnte, lag ich im Zimmer nebenan, im Bett, in ihrem Bett, ihr angeblich machte es nichts aus, auf dem Sofa zu übernachten. Immer ging ich als Erster zu Bett. Immer lag ich hellwach und lauschte. Ich war 25. Ja, gingen Sie zur Toilette, stellte ich mich schlafen und wenn Sie gegen Morgen kamen, mein Kleid aus dem Schrank zu holen, rührte ich mich nicht. Ich sollte mich ja ausschlafen, wenn ich andern Tags frei hatte. Ich las den Zettel an der Tür. Ich sollte die Tür nur ins Schloss ziehen, auf keinen Fall abschließen, irgendwie so. Ich träumte hauptsächlich von Ihnen, werde ich sagen, von dir. Christa? Ich träume, dass du dich zu mir legst. Ich liebe diese Frau. Wie ich jede Frau liebe, die mir nur ein bisschen nahe kommt. Ihre Wärme, ihren Geruch liebe ich. Einfach bei so einer Frau liegen. Ja, weil es dort warm ist, weich. Lieber jeder Frau. Keine Angst, ich bin ganz normal, Frau Möwald. Ich setze mich nicht fest, ab und an komme ich vorbei, wenn Sie es wünschen. Dienstreise, wie gehabt. Und am nächsten Tag weiter. Ja, ich weiß Angst. Ich weiß noch nicht, wie dieses neue Leben aussieht. Nur so viel weiß ich. Was ich morgen früh mache? Dass ich morgen zur Stadt Glauchau fahre. Ich bin noch nie in Glauchau gewesen. Auch wenn es ohne Belang ist. Na, ich weiß, beinahe erschreckt es mich, Sie zu sehen. Ihr graues, eigentlich fast weißes Haar. Da steht sie. Reichlich verwundert, aber dann auch wieder nicht so sehr. Den Fernseher abgeschaltet, als ich klingelte. Tagesschauzeit, auch in Dresden. Über Kabel jetzt. Es ist 20:02 Uhr, den Apparat ausgestellt. So, als wäre er nicht in Betrieb gewesen. Ich weiß nicht, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben. Irgendeinen Abend noch im alten Leben. Ja, als die Leute über die Grenze gingen. Bloß weg. Alles hatte sich vereinfacht. Ich klingle, ohne ein Wort surrt der Schließer. Unnötigerweise. Das Schloss ist kaputt und lässt sich leicht aufdrücken. Nie wurde das abgestellt. Obwohl die Hausbewohner sich beschwerten. Fremde angeblich übernachteten ganz oben auf der Treppe. Ich las davon an der schwarzen Tafel im Flur, wo die Schreiben hingen. Nie änderte sich irgendwas. Insgeheim wünschten die Mieter wohl, in so einem Haus zu leben. Mit einer Sprechanlage, die alles bis über die Straße trägt. Ich bin's, Fahrtmann. Und noch ehe ich dann überhaupt etwas erklärt hatte, rasselte der Riegel im Schloss. Der Riegel rasselte. Ich wusste immer noch nicht, ob es gut war. Ob es gut war. Wenn ich gleich sagen würde, worum es geht. Ich wusste nicht einmal, Ob ich sie Christa oder doch Frau nur Frau Möwald nennen sollte. Ob es gut war, ob ich sie Christa nennen sollte. Der Riegel schnarrte noch immer, als ich die Tür aufdrückte. Leute standen am Fahrstuhl und warteten ab, gelangweilt. Hallo, sage ich. Hallo, Fartmann. Hallo, dieser Ton vielleicht, so wie immer. Dieser Ton, wie immer. Gelangweilt, ein bisschen gereizt. Wie immer in dem Haus. So wie immer in dem Haus. Hallo. Heute Morgen. Hörspiel von Andreas Albrecht. Dramaturgie Thomas Fritz. Es sprachen Martin Reinke, Marilu Pohlmann. Schnitt Steffen Brosig. Ton Dietmar Hagen. Regieassistenz Walpurgisbrückner Kurt. Regie Holger Rink. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks 1993.